hab gezockt seit Windows 3.1 mit Kabelchips und Lebensdrive. Level up mit jedem Jahr, doch heute sagt man mir, du bist zu alt, ist klar. Tastatur und Maus, aber Controller fest in meiner Hand. Mehr Kills als dein gesamter Clan, doch die E-Sport-Vereine sagten ihm, nee, kein Platz. Du bist ja Ü40, dich wollen wir nicht. Sie sagen zu langsam, zu grau, nicht mehr Meta, nicht mehr schlau. Doch ich frag nur, seit wann ist Skill eine Frage vom Baujahr? What the fuck? Gaming EV! In jeder Stadt asoziales beherrscht immer mehr das Gaming. Ich bin ein Mensch, ich bin Gamer. Aber mit Ü40 wird man überall diskriminiert. Das Teurige im Leben, wenn man das gefühlt bekommt. Man wird nicht mehr gebraucht, du bist Abfall, Müll. Ab mit dir ins Altersheim, Digga! Ich bin... Fußball in der Welt. Da spielen 17-Jährige mit 40-Jährigen der Fußball-Weltmeisterschaft. Das geht auch beim Gaming.